Geht im Sacktier von dem Fenster zu der Wand. K zu dem Miet, zu dem Z, zu dem Weg, zu dem Text, zu dem Euro-Board. Psychopathische Gangster-Flaus, Bestseller, deine Freunde heulen. Meine Bräute gebräunt, meine Fäuste geballt. Du hast Wasserpistole, macht Pseudo-Gewalt. Deine Crew sind du und 89 Leute, aber leider nur durch 90 geteilt. Keiner kann unsere Sprache verstehen. Am Himmel strahlt das Karate-Vater-Emblem. Ich kann dir dein sinnloses Leben mit einem Abracadabra nehmen. Battle-Text von dir, Kabane und Liebe. Ich überlasse dich meiner Karate-Cousine. Ich habe keine Wohnung, esse auf den Mäcketaschen. Überlasse nackt in der Aufnahmekabine. Ess mir die Schrot, küss mir die Hand. Little John Style, von dem Fenster zu der Wand. Get low, get low. Ich bang deine Gang. Zeig deine Gang hat nicht deinen einzigen Mann. K.I.Z, Digga Sound, Digga Bounce, wir sind back wie die 80 2004, ich hab hier Zeit für Groupies. Die Welt ist ja offen und wir sind die Pudis. Ich benehme mich wie ein G, deine Braut kommt jetzt wie IP. Eigentlich bin ich schon längst tot, aber ein Feature mit B.I.G. Ich rede von meinem Penis, als hätte ich 10. Deine Braut an deinem Hals hätte zu gehen. Du barfuß, ich bar Geld, ich bar Geld. Hahaha, ich mach mit irgendwas Geld und gebe es für irgendwas aus. Was ist denn wie Crips? Ich nehme alles in Kauf und kaufe Berlin auf. Ess mir die Schrot, küss mir die Hand. Little John Style, von dem Fenster zu der Wand. Get low, get low. Ich bang deine Gang. Zeig deine Gang hat nicht deinen einzigen Mann. Euroboy mit der Flüstertüte in der Waldbühne gegen den Takt. Ich habe deine Gang in Tegel und tapse den Polizei meine Wohnung in Leder und Lack. Ich bin aufpass, pass auf, dass ein Karate dich nicht erwischt. Ich locke deine Gang mit Pokémon-Karten ab in den Keller, wo die anderen warten. Nach außen bist du eine Erika, aber du doch in Wahrheit ein gieriges Kind. Diatsch. Denn ich weiß, ganz tief in den Rippen brauchst du Eurogasson, ganz tief in den Rippen. Ich soll dich nicht am Messer, schon dein Vater auf deine Schwester ruf. Ich kenne deine Familie, die kann nichts tun. Welch in der Tag feiern, nimm da Crew. Ess mir die Schrot, küss mir die Hand. Little John Style, von dem Fenster zu der Wand. Get low, get low. Ich bang deine Gang. Zeig deine Gang hat nicht deinen einzigen Mann.